Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen! Hallo zusammen! Heute sprechen wir über Wonder Woman, den neuesten tollen Superheldenfilm. Ich fand ihn wirklich super. Ann-Sophie fand ihn auch sehr gut. Und heute sprechen wir eher ausführlicher darüber, weil wir finden, für diesen Film, der verdient es, eine längere Besprechung zu bekommen, also statt nur einfach kurz 10 Minuten in Codewort Popkultur darüber zu reden, weil es ist doch ein bisschen ein speziellerer Film. Und wieso, erklären wir euch im Verlauf der Diskussion. Viel Spaß! Gut, dann reden wir doch zuerst über die Hauptperson, über Diana. Diana, genau. Wenn ich an sie denke, dann sehe ich sie immer so groß und aufrecht dahergehen. Ob das jetzt in ihrem Umhang ist, den sie am Anfang noch trägt, dieser schwarze Umhang. Ja, dieser Mantel. Ja, dieser Mantel, der ist irgendwie sehr eindrucksvoll. Der erinnert mich an einen Kleidungsstil, den wir auch haben. Es gibt so Frauen, gerade auch ältere, und die wissen, wer sie sind, die haben so weitere Kleidung an, so schöne Stoffe. Und die nehmen Platz ein damit. Also so, das ist Kleidung, die Platz braucht. Weil wenn man sich hinsetzt, dann wirft es Falten und so. Und wenn man da hingeht, dann wallt dieser Mantel so daher. Und es braucht Platz. Da kommt eine Frau, die ihren Raum, den sie braucht, auch einnimmt. So. Und gleichzeitig ist es nicht, es zieht sie nicht runter. Es ist kein schweres Kleid aus Samt und Röcke, die auf dem Boden dahin schleifen, dass sie behindert, sondern es ist ein Umhang, den sie, weil sie auch so stark ist, quasi sehr gut tragen kann. Und ja, so. Also er behindert sie nicht, dieser Umhang, aber er nimmt Platz ein. Also da kommt eine Person, die weiß, wer sie ist. So, das erinnert, daran muss ich denken, wenn ich an Diana denke. Dann auch, ich finde, sie hat ein sehr offenes Gesicht. Also, und ich spreche jetzt immer von der Diana aus der Anfangszeit, weil wir sehen Diana ja ganz kurz auch am Anfang als Wonder Woman in der heutigen Zeit. Ah ja, genau, in der Gegenwart, ja. Genau, darauf komme ich vielleicht nachher noch kurz zu sprechen. Mhm. Aber ich spreche jetzt von der Diana so im Ersten Weltkriegsszenario. Ein sehr offenes Gesicht und auch wieder eine Person, die gleichzeitig weiß, wer sie ist und gleichzeitig auch bereit ist, anderen zuzuhören. So, das fällt mir jetzt so spontan zu Diana ein. Ja, also sie haben da wie so eher eine Naivität gegeben, was ja eben, ich meine, natürlich die Welt der Menschen ist für sie dann zum größten Teil neu, aber sie ist nicht komplett naiv. Es gibt ja dieses Klischee, dass so Frauencharakter, die aus einer anderen Welt kommen, Aliens sind, dann von einem männlichen Hauptcharakter meistens irgendwie, er muss dann ihnen wie alles beibringen, als wären sie noch kleine Mädchen und dann oft auch sexuelle, romantische Aspekte. Aber das haben sie hier schön genau anders gemacht, weil wir erfahren ja, dass sie dann doch aufgeklärt ist und da auch recht sicher ist und so und da sich nicht beirren lässt. Und über sehr vieles Bescheid weiß. Also sie spricht sehr viele Sprachen, ja. Sie ist naturkundlich bewandert. Genau, sie hat ihre Kompetenzen, ist eigentlich fertig ausgebildet, aber einfach halt diese kleineren Aspekte des menschlichen sozialen Verhaltens eben in der Stadt London, da hatte sie halt nicht den Zugang und das wurde halt auf ihrer Insel nicht beigebracht. Es verändert sich ja auch oft schnell bei uns, die leben ja schon Tausenden von Jahren. Das dort wird dann natürlich schon, muss dann irgendwie Steve ja mal erklären, nein, wir halten nicht Händchen, die anderen schon, aber wir sind ja nicht so zusammen. Also das war einerseits wie süß, und dann hat ihre Naivität auch wegen halt dem Weltverändern, Frieden, Krieg, da kommen wir dann später darauf, dass sie da halt so eine, da vielleicht halt bestimmte Komplexität noch nicht so mitbekommen hat, wie das eben in der Welt der Menschen, dass da eben verschiedene Grenzen, verschiedene Fronten, verschiedene Mächte und so weiter. Also dass sie da wie so eine Balance geschafft haben. Sie ist zwar eben, manche Sachen da kennt sie sich noch nicht aus, ist naiv, sehr optimistisch, sehr lebensbejahend und muss dann halt eben auch lernen, dass manche Sachen nicht so einfach zu lösen sind. Oder naiv im Sinne von auch, oder nicht wissend, als sie da mit diesen Männergruppe zu tun hat, die diese Politik die miteinander diskutieren, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, was da abläuft an Intrigen, an Sexismus, als dass eine Frau reinkommt und spricht, oh mein Gott, und so. Ja. Als dass sie in dem Sinne, wie dass sie es einfacher macht, anstatt diese ganzen von egoistischen Bedürfnissen und Machtansprüchen beeinflussten Zweideutigkeiten und unterliegenden Sachen, die auch noch ablaufen, dass sie da quasi, hallo, wir haben ein Problem, wir reden drüber und klären es. Und nicht von wegen, was da alles auch noch mit drin ist. Ja. In dem Sinn, dass sie das alles noch nicht... Weil sie ist nicht in einer sexistischen Gesellschaft aufgewachsen, deswegen weiß sie nicht, hey, weil ich jetzt in diesem Raum bin, als einzige Frau ist das vielleicht komisch und das denkt sie dann natürlich nicht. Da wird ihr dann auch damit gespielt, um uns zu zeigen, wie blöd das ihr eigentlich überhaupt und damals war und heute auch noch ist. Genau, und auch auf der Amazoneninsel würde ich sagen, ganz funktioniert es nicht. Wir haben da die Königin, die sehr klar das Sagen hat, aber ich glaube, so wie die Amazonen da miteinander reden, ist auch klar, dass sie sehr offen miteinander sprechen. Sie sagen ihre Meinung. Mhm. In den wenigen Momenten, wo wir sie miteinander sprechen und reden hören oder auch miteinander umgehen, ist es sehr, sagen sie, was sie meinen. Oder? Ja, also ich habe so als eine, also ich meine, sie haben dann schon die Geheimnisse gegenüber Diana, was ihr Schicksal, was wirklich ihre Existenz, ihre Umstände und so, da haben sie nicht ganz aufgeklärt. Aber die anderen Charakter, leider haben wir nicht so viel Zeit mit denen verbracht, aber ich habe es auch so empfunden, dass das sehr eine effiziente, so eine gesunde Art und Weise, Gemeinschaft ist. Ja. Da müsste man jetzt noch mehr Einblicke haben. Man müsste es mehr haben und ich würde auch sagen, also eine monarchische Gruppe würde ich immer noch mal genau hinschauen, aber ich finde, der Film vermittelt den Eindruck von einer sehr sozialen Gruppe, die sehr direkt ist miteinander. Mhm. So. Okay, ja. Also, was man halt sonst, sie sind ja doch wie alle erschaffen worden als solche Warriors, Kriegerinnen, sind in dem Sinn vielleicht doch alle sehr ähnlich. Es hat dann einfach eine so eine, wo sie als kleines Mädchen ja rumrennt, ist sie so eine Lehrerin, die sie zurückholen will. Das ist so wie, okay, es war noch so ein Marktplatz. Aber nachher hat man das Gefühl, es sind alles nur Kriegerinnen. Aber stimmt, es hat schon noch andere Frauen dort, wo eben zum Beispiel Lehrerpositionen wohl einnehmen. Aber ich habe jetzt gerade eben, dass es ja dann doch in dem Sinn sehr ähnliche Arten von Frauen sind, die man sieht. Aber trotzdem war es halt sehr erfrischend, dass da all diese Frauen zusammen waren. Aber da kommen wir dann noch extra dazu. Jetzt weiter zu Diana. Also dass sie halt da eben sich sehr gebildet hat, aber auch dieses Unwissen zu dieser sexistischen Gesellschaft hat nicht und wie damit umgegangen wurde, da könnte man auch noch mehr machen, weil sie jetzt nicht so groß kommentiert. Ja. Sie hat jetzt irgendwie ein paar Mal auch wie nicht so richtig wahrgenommen, so dass jetzt überhaupt irgendwas passiert. Fand ich auch wieder realistisch, muss ich aber sagen. Ja, dass sie das dann nicht Dass sie das zum Teil gar nicht bemerkt, weil sie ist nicht aufgewachsen in der Gesellschaft und deswegen kommt sie zum Teil gar nicht auf die Idee, dass etwas so sein könnte, was ja eigentlich auch ein schönes Bild oder weil es ist ja auch nicht in dem Sinn nachvollziehbar oder selbstverständlich, aber wenn du damit aufwächst, dann weißt du einfach, dass es so ist. Ja. Aber sie als eine Person, die frei aufgewachsen ist, als eine Frau, die frei aufgewachsen ist von patriarchalen Machtstrukturen, muss gar nicht auf die Idee kommen, dass so etwas geben könnte. So wie sie auch nicht auf die Idee kommt, dass diese Männer quasi nicht ein Interesse daran haben könnten, irgendwie Menschenleben zu retten und so, sondern andere Interessen auch mit reinspielen. Und zum Teil fällt es ihr ja schon auf, was ich denke, da kommen wir, wenn sie mit Steve Trevor zu tun hat. Ich glaube, Steve hat erstens Glück, dass sie ihn von Anfang an mag und wahrscheinlich attraktiv findet. Ich glaube, das muss nicht immer Hand in Hand gehen. Aber weil, was mir schon aufgefallen ist, also er hat Glück, dass sie ihn mag, weil sie ihm ja schon öfter sagt, jetzt lass mich das machen oder jetzt hör auf damit, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Also es ist schon so, den ganzen Film durch muss sie immer wieder dafür sorgen, dass sie quasi machen kann, was sie will. Also er will ihr ständig sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und das funktioniert nur, weil er ein sympathischer Charakter ist und weil sie ihn mag von Anfang an. Und weil er als Figur aus der Zeit auch, ist ja auch nachvollziehbar, dass, also da, er hört ihr ja schon zu und er nimmt sie schon ernst. Aber er kommt da auch nicht völlig raus, dass er ständig das Gefühl hat, ihr sagen zu können, was sie zu tun und zu lassen hat. Und was mir doch ein bisschen aufgestoßen ist, selber aufgestoßen ist, dass er sie immer so viel anfasst. Mhm. Er ist ständig, also hat er ihre Oberarme, ihre Hüfte, also irgendwie hält sie ständig zurück und fasst sie ständig an. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film es als Problem darstellt. Und ich war wie so in einer Zwickmühle, dass ich dachte, Ansofie, bist du jetzt empfindlich oder nicht? Aber irgendwie hat es mich eben doch ein bisschen gestört. Dass ich dachte, boah, fass sie einfach mal nicht an. In den wichtigen Momenten hat er es nicht gemacht. Also in den Momenten, wo sie sich näher kommen. Er hat sie nie zum Beispiel geküsst, ohne dass sie es wollte. Oder sexuell angefasst, ohne dass sie es wollte. Also in den wichtigen Momenten vom Film, finde ich, hat er es nie gemacht. Aber so in den Momenten, wo es darum geht, dass sie was machen will, was er keine gute Idee findet, hat er sie ständig, er hat sie nicht nur mit Worten zurückgehalten, sondern ständig auch irgendwie körperlich. So, und jetzt haben wir uns irgendwie dahin manövriert. Ja. Wovon sind wir ausgegangen? Davon, dass sie quasi den Sexismus gar nicht so miterlebt. Ja. Und ich fand das gar nicht so abwegig, weil sie ja gar nicht damit rechnet. Ja. Ja. Genau, ja. Und sonst gehen wir weiter zu Steve, weil zu Diana kommen wir ja immer wieder dann bei den Themen rein. Ja, können wir gerne machen. Ja. Wobei, vielleicht noch zu sie und Diana als Wonder Woman. Mhm. Ich fand ihren Signature-Move irgendwie so schön mit den beiden Armen vor ihrem Gesicht. Ich weiß auch nicht, ich finde, das sieht so gut aus. Ja. Das sieht einfach so, wumm! Es ist so wie, ja, sie setzt anderem etwas entgegen. Ja. Und dann ist es für mich immer so diese Kombination aus diesen beiden Armen, die quasi diese Defensiv-Kampfhaltung. Und dann ist quasi das Nächste, was man weiß, was passieren wird, ist, dass sie nach vorne geht. Also so dann das Nächste ist so dieses Springen. Also mit einem Arm nach vorne und so, dass irgendwie beide diese Kombination aus... Aber sie ist nicht nur, ihr Signature Move ist nicht quasi der Angriff, finde ich, sondern diese Kombination aus Abhalten und dann das Problem lösen. Ja, so. Ja. Also die Kugeln abwehren. Ja, oder den, genau. Genau, sie ist also defensiv auf einer Seite. Also sie gibt nicht Kugeln ab. Sie initiiert nicht. Ja, genau. Also sie hat dann ihres Lasso, aber das ist ja auch wie ihr heranziehen und vielleicht also Gefecht setzen, aber nicht umbringen. Genau, und mir geht es auch gar nicht darum, dass sie das quasi nicht macht, sondern dass, wenn ich an Diana oder an Wonder Woman denke im Kampf, dann sehe ich, wie sie diese beiden... Also ihre beiden Vorderarme zu diesem Kreuz macht und eben die Kugeln abhält, oder zum Teil kann sie ja dann auch inzwischen ja fast einfach so aufprall und dann dieses nach vorne. Großen Sprünge und so fast fliegen. Ja, genau. Genau, und das ist auch das eben immer so zentral und von vorne, immer als Person, als was ist nicht dieser Busen-Arsch-Pose oder so eben sexualisierte Bewegungen und so, sondern es ist immer sehr eben wie du sagst, nach vorne und sie als ganze Person in Bewegung. Ja, genau. Ja. Und auch wie die Bewegung gemacht, eben es wird nicht auf ihren Po oder auf ihren Busen oder irgendwas konzentriert oder irgendwie so, eben die Sexualisierung fand ich, war eigentlich nicht da. Einzige ist, dass halt doch sie relativ leicht die bekleidet Uniform, ist. Ja, hat die offenen Beine, Arme und etwas, das mich immer stört, wenn sie halt bei so Rüstungen die Busenform nachmachen, weil das habe ich halt gelesen, dass das eigentlich genau Blödsinn ist, weil wenn es einen Schlag auf die Brust gibt, tut das dann genau mehr weh, wenn da halt so eine Einbuchtung in der Mitte ist, was auch macht eigentlich vollkommen Sinn. Aber nein, man muss die Busen erkennen. Also, das ist das Einzige. Das haben auch andere Leute so bemerkt. Hey, das hätten sie jetzt schon auch wieder anders machen können. Wäre nicht so schwierig. Ja. Aber wie die Inszenierung ist eben, man hat nie das Gefühl, oh, man tut sie jetzt mit unseren Augen so beäugen. Sondern man sieht die Aktion als aktiver. Es gab nie so einen langsamen Shot über ihren Körper oder irgend sowas. Genau, auch die Kampfszenen waren... Die waren so dynamisch und aufregend. Also das ist eher auch noch so ein Pluspunkt beim Film. Die fand ich so spannend zum Schauen. meine, klar, was sozusagen mit Computereffekten und so, aber also auch nicht irgendwie. Ich denke jetzt gerade an die Avengers, wo man halt Scarlett Johansson als Black Widow sieht, die hat dort auch tolle Kampfszenen, aber dort wird's irgendwie, fühlt es sich nie so toll an wie jetzt da. Eben, das sind dann so die Sachen, die man vielleicht nicht immer gerade mit Worte beschreiben kann. Das ist vielleicht auch einfach der Kontext im Großen und Ganzen, da kommen wir dann wo wir dazu. Auch noch drüber sprechen, wie das war, überhaupt den Film als Ganzes zu sehen. Mhm. Genau, dann eben Diana, kommen wir sicher wieder auf sie zurück. Spannend auch, vielleicht auch noch diese Mischung, die jetzt nochmal ein bisschen stärker auch mit Diana aus dem Heute ist. Also wir haben beide die anderen DC-Filme nicht gesehen, oder? Ich habe Man of Steel habe ich gesehen. Ah, okay. Batman vs. Superman habe ich nicht geschaut, weil einfach die Kritiken so schrecklich waren. Und ich habe so viel dann davon gehört, dass ich weiß, was passiert im Film. Aber wir kennen sie aus den anderen Filmen noch nicht als Figur. Nein. Oder? Und bei Batman wie Superman hat sie auch nicht so viel Screentime. Also in dem Sinn verpasst man da, glaube ich, nicht so viel. Also es heißt eh, man kann Wonder Woman schauen, ohne dass man die anderen gesehen hat. Weil die erste Szene oder der Anfang, den wir sehen, ist ja, wie sie dieses alte Foto wieder findet. Und in Kombination eben damit, dass sie so viele Sprachen spricht und auch sonst interessiert wirkt und belesen, ist es irgendwie eine schöne Mischung aus eben so Wissenschaftlerin, Superheldin. Also ich bin mal gespannt, weil ich nehme an, die neuen Wonder Woman-Filme werden dann in der Gegenwart spielen. Muss, glaube ich, nicht unbedingt nicht sein. Also was ich schade finde, weil ich finde ich finde dieses Team um sie herum echt interessant. Ah. Also ich habe, man weiß es eh noch nicht, also jetzt kommt Justice League, das spielt natürlich in der Gegenwart, wo halt das ganze Team ist, wo sie dabei ist. Aber ich habe schon Theorien gelesen, dass vielleicht dann Wonder Woman-Filme selber dann doch auch wieder in der Vergangenheit spielen. Okay. Weil da hat sie ja doch so große Zeitspannen, da kann meinst du halt die Frauenbewegung, die Suffragettenbewegung, Zweiten Weltkrieg oder so. Aber das weiß man jetzt einfach noch nicht. Aber sie halten da die Freiheit, da noch die ganzen letzten 100 Jahre da. Also ich finde, auf jeden Fall haben sie das Potenzial, damit, wie sie jetzt in dieser Gegenwartsszene gezeigt wurde, ein bisschen auch im Rest des Films ist irgendwie das Potenzial da, dass sie quasi nicht nur diese sehr actionlastige Superheldin wird, sondern auch so ein bisschen Forscherinnen mäßig oder Steve Trevor ist ja auch nicht quasi Soldat, sondern erstmal auch Spion. Der ist jetzt nicht mehr da, aber quasi das ist mehr so dieses auch missionmäßige oder Entdeckungsreisemäßige vielleicht. Das, also ich verbinde mit ihr quasi nicht nur den Kampf, sondern auch so das, die Bildung. Irgendwie. Ja, das ist schon so, ja genau. Okay, dann gehen wir doch mal weiter zu Steve Trevor, den wir jetzt diesen einen Film erleben haben dürfen. Eben, also du hast mal gesagt, wegen Männlichkeit, was er... Ja, wie der inszeniert wird. Genau. Ich glaube, was ich nachvollziehbar fand, und ich habe es dann auch später noch in anderen Reviews, Kritiken gelesen, dass denen auch so ging, war, dass er nicht unrealistisch progressiv war. Weil eben, es hat mich gestört, wie sehr er sie anfasst, und er war relativ so, also er hat ja nicht immer, also es war quasi anstrengend, dass er sich ständig zurückhalten will und eher so eine Lernkurve hat während dem Film, dass er halt, dass sie nicht einfach immer, dass sie quasi ständig dagegen ankämpfen muss, dass sie sagt, ja, ich will das jetzt machen, und anstatt, dass sie miteinander reden und miteinander klären, was das beste Vorgehen wäre und er sie ernst nimmt in dem, was sie macht, da wie quasi, er ist noch nicht so weit, dass das da ist. Und trotzdem gibt es in allen Zeiten Männer, die kein Problem haben, Frauen ernst zu nehmen und Frauen auch gleichberechtigt zu behandeln. Das heißt, es ist auch nicht völlig abwegig, dass er so dann ja doch wieder kameradschaftlich mit ihr zusammenarbeitet. So, und genau, also und dann dachte ich so, ja, dann ist es ja für die Zeit auch gar nicht so abwegig, dass er sich halt aber auch blöd verhält. Eben, dass er immer so meint, ihr sagen zu können, dass sie das lassen soll und dass es gefährlich für sie ist. Und so. Ja, die was er so klassische, ich muss die Frau beschützen, genau. Einstellung. Es gibt ja die Szene, wo sie in der Gasse angegriffen werden und er will sie eigentlich beschützen, ja, aber sie mit ihrem Arm kann ja die Kugel abfangen. Und, so, und da sagt er, glaube ich, so, oh, okay, ja, dann wohl nicht. Oder von wegen, er hat vorher gesagt, ja, du musst hinter mir sein oder ja, so. Dass er merkt ja dann doch extrem schnell, oh Gott, die ist viel besser in ihrem Job als ich. Aber eben, er kann ja dann durch seine Kenntnis über die Welt, über die Gesellschaft dann natürlich wieder eine Balance geben. Aber eben, das ist ja echt cool, wie sie eben, wie er ja gesagt hat, mit der No Man's Land Szene, sagt er ja auch so, eben, No Man's Land, da kann niemand durchlaufen. Aber sie, ja, ist ja eben jemand Spezielles, aber sie sagt doch einfach so, wenn ihr seid vielleicht für etwas anderes da, ich bin aber für das hier da. Also ja, diesen Krieg, diese Kämpfe zu beenden, Leute zu retten und so. Und das, ja, das ist auch so ein toller Moment. Das hat der Film immer, und sie sagt einem auch ganz klar, eben du kannst mir nicht sagen, was ich zu tun, ja, habe oder zu, genau, lassen habe. Also, aber es ist nichts, was sie von Anfang an bekommt von ihm, sondern, ja, sie muss sich immer dagegen, dafür einsetzen. Und das ist realistisch. Das ist realistisch, dass er nicht einfach eine Frau tun und machen lässt, was sie will und es ganz automatisch macht. Und er meint es ja gut, das ist ja, mhm, es ist ja gut gemeint, er kommt gar nicht auf die Idee, sie so komplett selbstständig sein zu lassen, wie sie eigentlich sein könnte. Mhm. Und es ist nicht durchgehend, man könnte ja dann auch sagen, ja, aber sie kennt sich ja nicht so aus. Nein, es gibt immer wieder Stellen, in denen es nicht gerechtfertigt ist, dass er ihr einfach zuhört und sagt, okay, dann machen wir es doch so und so. Sondern es gibt immer wieder diese Momente, wo man so da sitzt und denkt, lass sie doch einfach machen. Mhm. Es, gerade ist es wirklich nicht dein Ding, sie davon abzuhalten. Mhm. Geht eh nicht. Genau, und ich war mit einer Freundin im Kino und die kam, ich glaube, so der erste Satz, den sie gesagt hat nach dem Film oder vielleicht noch während dem Film, sie haben den Typen gefritscht, eiskalt. Ah, ja, eben. Und dann war das auch so, und wir fanden auch so, es war echt traurig. Und ja, so, und jetzt müssen wir kurz erklären, es gibt das Erzählmotiv, die Frau im Kühlschrank, the woman in the refrigerator. Und das ist so ein Motiv, das man in ganz vielen Comics und Videogames sind auch voll davon. Mhm. In sehr vielen Sachen sieht, dass eine Frau umgebracht wird, um die männliche Hauptfigur eine Motivation zu geben. Also am Anfang des Films, die Mutter stirbt oder die Ehefrau wird umgebracht. Und dann hat der Held, ist traurig oder hat Rachegefühle und ist dann dadurch motiviert, etwas zu tun und etwas zu verändern. So, das ist das Motiv Woman in the Refrigerator. Das wird mit ganz vielen weiblichen Charakteren gemacht. Und das kann auch schön gemacht sein. Also ich meine, es ist traurig, wenn Liebende sterben. Es muss nicht immer irgendwie mega blöd sein. Das ist nicht der Punkt. Aber es wird einfach zu Hülle und Fülle gemacht. Und all diese Frauen, die sterben, damit ein Mann einen Grund hat, irgendwie den Kampf aufzunehmen. Und in diesem Film haben wir eine Umkehrung des Ganzen. So. Weil ganz klar am Ende, als er sich da opfert und stirbt, ist Diana nochmal anders motiviert, sich gegen Ares einzusetzen. Ne? Ja. Und eben, es gibt ihr ja ganz viel, dass sie sagt, nein, so kann es nicht sein. Aber jetzt einfach ein paar Sachen. Also erstens, es passiert mal ein Mann. Das ist schon mal einfach cool, das ist quasi ausgleichende Gerechtigkeit. So, aber warum ist es nicht schlimm, dass es gemacht wird? Auch weiter. Ich finde, es wurde sehr schön gemacht. Er hat einen Heldentod gestorben. Er wurde gefritscht, sagt man dann. Nicht einfach am Anfang des Films, sondern er hat einen ganzen Film bekommen, in dem er sich zeigen konnte, in dem er sich entwickeln konnte und wurde am Ende als Heldentod gefritscht. Ja. Also nicht von irgendwem einfach so mega brutal abgemacht, sondern er hat sich entschieden. Also es ist erst schon mal ein sehr... Ich finde es immer so furchtbar, aber es ist quasi ein sehr schöner Tod für einen Charakter. Für einen fiktionalen Charakter. Ja, ist es so gut gemacht. Und eben und den ganzen Film davor hat man ihn gesehen und man hat ihn kennengelernt und es war so, dass man auch super traurig war und nicht nur für Diana, für ihre, es ging da nicht nur darum, oh Gott, sie sei, sondern ich war wirklich traurig, dass Steve Trevor gestorben ist und dass ich ihn in weiteren Filmen nicht mehr sehen werde, weil ich fand ihn ganz nett so. Ja. Also der war irgendwie so ein bisschen witzig. Ja. So, und man hatte die Chance, überhaupt diesen Charakter so gut kennenzulernen, dass es traurig war. Und was wurde auch noch gut daran gemacht? Es war auch irgendwie, es war nicht ganz, also immer und ich habe schon so überlegt, war es wirklich nötig vom Plan her, aber wir hatten jetzt auf die Schnelle auch keine andere Idee, wie sie es hätten machen können, weil das ist ja teilweise auch so frustrierend, wenn einfach ein anderer Plan hätte herkommen. Also wenn man einfach was anderes hätte machen können und die Leute so unnötig sterben. Und in der Situation haben wir jetzt auch keine andere Möglichkeit gesehen, weil auch so, wir haben so gesagt, ja, sie hätten doch irgendwie schon früher miteinander reden können, aber das war ja genau das, dass sie sich eben nicht einig waren und dass sie irgendwie auch ein Missverständnis war. Sie war dafür Ares, er war dafür das andere. Ja, das war eigentlich Problem. Und dann wussten sie zum Teil gar nicht voneinander, was sie machen. Also sie konnte gar nicht genau wissen, was der Plan war und also es war dann doch von der Storyline her nicht völlig unsinnig, dass er stirbt. So. Und da kommen wir nur kurz eben die Naivität von Diana, hat sich da ausgedrückt, dass sie gedacht hat, sie muss nur Ares umbringen und dann ist alles gelöst. Ja. Dann hat sie ja noch bei der falschen Person gemeint, das sei Ares. Weil dann, wenn sie sich bewusst gewesen wäre, dass halt das Krieg und solche Bomben nicht einfach verschwinden, wenn sie eine mythische Figur umbringt, dann wäre sie vielleicht auch mehr konzentriert gewesen, müssen dieses Flugzeug aufhalten und so weiter. Genau, das fand ich halt interessant. Das war jetzt wieder zu Diana, wie sie halt ihr Verständnis von Krieg, in dem sie naiv war. Sie haben es am Schluss im Film dann aber auch in einer Art wie bestätigt, weil sie bringt ja dann tatsächlich Ares, diesen Kriegsgott, um und dann ist ja tatsächlich der Krieg zu Ende und die Leute, die dort noch waren, geben sich jetzt die Hand und umarmen sich und dachte ich so, okay, ist das jetzt vielleicht auch einfach Zufall, weil ich glaube, wir sind da, ich meine, nachher geht es ja weiter, kommt ja der Zweite Weltkrieg, offensichtlich ist das nicht so gelöst. Aber das ist jetzt zu Diana. Ja, aber ich glaube, man hätte das gleichzeitig auch noch besser lösen können. Wir gehen jetzt ein bisschen weg von Steve, wobei er auch dafür wichtig ist. Ich hatte nämlich ein bisschen Probleme mit dem Erste Weltkriegsszenario, weil Erste Weltkrieg ist mit seinen Grabenkämpfen, mit seinen Trenches, mit wo diese Kriegsfronten sich keinen Millimeter bewegen und in beiden Gräben sitzen Männer und warten auf ihren Tod quasi, ob jetzt durch Verhungern oder durch die Kälte oder durch eben doch abgeschossen werden. Und dann ja auch, der Erste Weltkrieg war auch der erste, der Erste Weltkrieg auch mit Giftwaffen. Ja. Also das ist ein so furchtbares, also jeder Krieg ist furchtbar und dieser Erste Weltkrieg ist aber so richtig Ausdruck davon, wie unsinnig Krieg ist. Also dieses Feststehen von Fronten und ich glaube, der Film hätte noch mehr zeigen können. Ich finde, der Film hat ein bisschen zu sehr dann uns auf die falsche Fährte geführt mit die Deutschen sind die Bösen quasi, was man dann bei amerikanischen Filmen, ich dann immer denke, okay, sie haben wieder die Deutschen als Bösewichte, so haben sie sich dafür entschieden. Und dann war ich irgendwie auch irregeleitet. Und das kam ja dann noch dazu, dass sie quasi diesen Typen aus Ares aufbauen wollten. Und ich glaube, wenn sie aber von Anfang an noch mehr diese Unsinnigkeit des Krieges noch mehr dargestellt hätten, hätte das noch besser funktionieren können. Weil auch da, wo sie ja in diesem Graben landen, Diana und ihr Team, und sie dann quasi über das Feld drüber rennt, da wurden ja dann doch diese deutschen Soldaten alle umgebracht. Ja, da. Genau. Sie kämpft dann doch so, dass sie die auch so nicht umbringt. Ja. Genau, und man hätte halt da noch stärker zeigen können, dass quasi die Situation der deutschen Soldaten in den Gräben sich nicht wirklich unterscheidet von denen der anderen. Ja, und da hätte man das vielleicht noch mehr so diese. Das, was Steve ja dann versucht zu erklären, dass er sagt, es gibt hier keine Gewinner und Verlierer und es gibt nicht die Richtigen und die Falschen, sondern es ist einfach nur furchtbar, was passiert. Und ich glaube, man hätte es ein bisschen auffangen können, indem man diesen Krieg noch ein bisschen anders dargestellt noch hätte. Noch mehr, ja. Sonst er als Spion war ja eigentlich wie auf der anderen Seite auch mal dabei. Ja. Und, aber ist noch interessant, ich habe gehört, dass die Szene, wo sie da einfach so ein Pferd im Schlamm und so verletzte Soldaten gesehen hat, das sei irgendwie ein Reshoot gewesen, also das hätten sie nachträglich gemacht, weil da die Regisseurin gesagt hat, das brauchen wir noch mehr, eben da die schreckliche Seite des Krieges sei noch zu wenig dargestellt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da haben sie daran gedacht, aber man hätte noch mehr, das mit den Deutschen ist halt mal blöd, weil es gibt tatsächlich jetzt Leute, die bei Kommentaren im Internet immer noch Nazis geschrieben hätten, das stimmt, also, stimmt nicht. Und da haben die Leute wieder diese alte Vorstellung, dass auch im Ersten Weltkrieg das einfach schon so war. Also, nein. Jemand anders hat dann erwähnt, durch das, dass ja Ares ja dann doch eine britische Menschenfigur hatte, haben sie das da ein bisschen aufgelockert. Also vorhin, ja, hey, doch, auf der britischen Seite war dann eigentlich der große Bösewicht. Und was ich noch gut fand, dass man sah, diese deutschen Generale, die eigentlich den Friedenspakt durchsetzen wollten. Und dann kommt halt einfach der Klischee-Bösewicht so, oh nein, ich will, dass wir da diese krassen Waffen benutzen können. Also haben sie doch noch wie deutsche Figuren eingesetzt, die halt eigentlich gesagt haben, hey, ja, wir wollen ja auch aufhören. Wenigstens das, aber weil halt dann diese klassischen Bösewichte trotzdem auf der deutschen Seite war, war es dann doch eher einseitig. Ja, aber das quasi diese Lektion, also Diana direkt das Erste, was sie erleben muss, so ein Krieg ist. Und ja, eben, und du hast ja gesagt, Steve versucht dir das ja zu sagen, dass es nicht diese eindeutige Besessenen, also sie hatte das Gefühl, die Deutschen sind besessen von Ares oder von ihm verführt und machen deswegen Krieg. Und er versucht ihr zu sagen, sie versucht ihr zu sagen, nein, es sind nicht die Deutschen, es sind alle, die diesen Krieg führen und es gibt nicht die Richtigen auf der einen Seite und die Guten, die Falschen oder die Guten und die Bösen auf der anderen Seite. Und dass sie das da wie noch nicht versteht, sondern dann erst, nachdem Ares auch tot ist und sie merkt, oder Ares auch mehr, ihr erklärt, dass er nicht einfach die eine Seite beeinflusst hat, sondern einfach alle und dass Menschen generell schlecht sind und sie dann doch genug gecheckt hat, dass es leider nicht so einfach ist, wie sie erst dachte. Ja. Und dass sie vorher wie noch nicht so richtig bereit ist für die Botschaft von Trevor. Steve. Ja, Trevor ist auch ein Vorname, aber Steve. Genau. Okay. Und gleichzeitig fand ich dann, ist ja auch wieder gut, dass quasi nur, weil sie jetzt sich ein bisschen verliebt hat in Steve, nicht einfach sofort immer alles, was er sagt, quasi dann auch macht, oder? Ja, auch macht, oder dann alles glaubt, oder? Und eine es ist ja schön, eine Heldin, die quasi, also sie ist halt nicht unfehlbar. Nein, so. Genau, sie hat ja auch ihre Lernprozesse. Ja, genau. Und sie ist ja da wie auch noch wie frisch und also ich meine, sie wird nicht als Teenagerin dargestellt, aber doch halt wie noch als eine, die vieles zu lernen. Ich glaube, sie soll schon auch noch recht jung sein. Ja. Also in dem Amazonen-Halbgöttin Skala-mäßig. Und eben gleichzeitig, also was wäre denn die Alternative gewesen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man sonst diese Bomben hätte. Ja, da habe ich jetzt vorher noch gedacht. Ja. Weil es war ja alles schon am Laufen, das Flugzeug war schon auf dem Weg. Also das ist halt... Das sind dann diese Extremsituationen. Ja. Und eben, es kann auch nicht sein, dass sie quasi als Einzelperson alles lösen muss. Aber es war wie diese, also es hat irgendwie nochmal gesagt, ja stimmt, sie hatten diesen Konflikt noch miteinander, das war gar nicht so klar. Also, und das gehört halt auch dazu. Also ich habe dann auch gesagt, ja, ich finde es manchmal auch so, du hast ja manchmal gar nicht so viel Zeit. Du hast gar nicht so viel Zeit, dir den perfekten Plan auszudenken. Du musst improvisieren, ja. Genau, es passiert einfach so schnell. Ja. Genau, und wo wir sau froh drum waren, apropos eben Steve Trevor hat genug Zeit bekommen und wurde ja auch eben genug darstellen, wo wir dann nämlich wieder sehr froh drum waren, dass da hat eben meine Freundin sehr Angst drum, dass das sehr diverse, oder sehr, also das diverse Grüppchen um die beiden halt, dass die umgebracht werden am Schluss. Also dass der Native American, der Mann, der Native American ist, der Chief. Und ich meine, der andere Mann ist, glaube ich, aus der Türkei oder also Persien. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was in der Zeit des Ersten Weltkriegs richtig ist. Weiß jetzt auch nicht mehr, was er als Herkunftsland angegeben hat. Er sagt aber einfach mal, das hat braun. Das oder? Hat, ja. Also ich glaube, Nahe oder Osten so oder Nordafrika. Nordafrika könnte auch sein. Oder das müssen wir nachschauen. Wir nachschauen. Ich glaube ehrlich gesagt eher... aus dem osmanischen... Ja, osmanischen Reich, ja. Weil die waren ja auch involviert im Ersten Weltkrieg. Ja, genau. Ich glaube, das ist... Und dass wir da dieses Grüppchen haben und dass die nicht gestorben sind, haben wir uns sehr gefreut. Ja, die haben überlebt, so, weil auch das mit dem Chief fand ich nicht komisch. Also der war nicht irgendwie exotisiert oder sonst was. Da habe ich gerade heute... Ja? Eben, also als Empfehlung kleiner Cast, dort haben sie auch zu Wonder Woman einen Podcast gemacht und dort reden sie auch über diesen Charakter und die haben dann einfach hat erzählt, dass sie halt auf Twitter einer Native American, also einer Frau, die hat darüber gesprochen, wie einerseits das toll ist, dass dieser Charakter einfach so für sich existieren darf und eigentlich im Großen und Ganzen nicht eben als Klischee dargestellt wird, nur das mit dem Rauchzeichen. Das sei anscheinend, das gäbe es so bei ihnen nicht. Ja, das ist so ein Motiv, dass es ein Mythos sei. Das ist halt das Einzige. Aber sonst sind viele sehr zufrieden mit dieser Darstellung. Und das sind ja auch, also dieser Film lebt auch so von diesen Details. Also es ist nicht ein Film, der jetzt mega progressiv ist oder mega Diversität proklamiert, aber er ist divers, weil zum Beispiel er sagt ja dann auch, ich habe in meinem Land, das wurde mir genommen von Männern wie Steve Trevor. Ja, genau. Und dass das einfach so vorkommt, und, weil was will der in Europa, ja, wo soll ich sonst hin? In mein Land wurde mir genommen, meine Angehörigen wurden umgebracht die letzten paar Jahrhunderte. So, ja, also einfach so diese Details, ich meine, das hätte man auch lassen können, man kann es auch einfach genauso gut sagen. Und das war irgendwie... Ja, sind so diese Details. Und es hat auch wieder die Komplexität dieser Menschenwelt gezeigt, dass halt jetzt Diana zwar mit Steve sozusagen zusammenkämpft, aber für in diesem anderen Konflikt war eigentlich Steves Leute ja die Bösen. Und das sehen wir ja ständig in der Geschichte. Und da ist es ja quasi auch angelegt, es gibt nicht die eine gute Seite. So, Steve ist jetzt hier, setzt sich ein für Menschenleben, aber quasi als Vertreter, und das muss man in so Filmen ja schon sehen, es geht nicht nur ums Individuum, als Vertreter von weißen amerikanischen Männern hat eben, es ist nicht so einfach, es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Ja, und das ist in diesem Detail auch deutlich geworden. Und der andere Charakter, eben aus dem osmanischen, also eigentlich ein Man of Color, der hat ja auch erwähnt, dass er eigentlich Schauspieler sein wollte, aber wegen seiner Farbe. Und da hat sie eben nichts kommentiert, das habe ich eben vor wie gemeint, dass sie da nicht sagt, so, hey, das ist doch merkwürdig und wieso behandle ich die andere, weil, also ich habe jetzt so verstanden, dass halt auf ihrer Insel Rassismus nicht ein Thema ist, dass da wurde, das wurde zwar angesprochen, aber sie, Diana, hat dazu dann nichts weiter gesagt, aber da hatten sie einfach noch nicht die Kapazität, das dann auch noch zu als Thema einzuführen. Aber was mir einfach auch aufgefallen ist, das hat aber den, also einerseits in London sieht man immer Leute mit Turban, also Sikh, Menschen. Sieht man auf jeden Fall. Also das ist mir auch und sofort auch aufgefallen. Andere Kopfbedeckung. Ja, und oder eben verschiedene Ethnizitäten und so. Und dann natürlich auf der Amazoninsel Themyscira, dass dort auch nicht nur weiße Frauen zu sehen sind. Genau. Die Hauptrollen sind zwar dann doch immer noch weiß, da gibt es Leute, die das dann halt doch wieder sehr streng sehen und sagen, nee, da hätten sie ja doch ihre Tante zum Beispiel, also Woman of Color bringen können. Aber im Vergleich zu anderen Filmen ist es halt wieder ein Fortschritt, dass dann überhaupt so gemischte Frauengruppen gezeigt werden. Es kann immer noch besser werden. Ja. Aber sie haben darauf geachtet, also dass die Extras nicht einheitlich waren. Ich habe auch dann, weil ich dachte dann, okay, ihre Kinderfrau ist jetzt eine Woman of Color. Und ich dachte, Und dann habe aber auch bei den Kämpferinnen waren dann Women of Color dabei so. Und auch, es gab auch ein paar Sprechrollen. Aber ganz klar, wir haben wieder die weißen, blonden, kühlen Frauen. Ja, das stimmt. Die sind sowieso ein spannendes Thema für sich selbst. Die weiße, kühle Frau. Die weiße, kühle, blonde Frau so. Königin, wo Diana ja ein bisschen dann wieder rausfällt, so mit ihrer, Diana ist nicht die weiße, kühle, blonde Frau. Ja, sie ist halt die dunkelhaarige, so aufgeweckte, aber die raus will und kämpfen will. Ja, dass das wieder ihr Ding entspricht. Was ich ein bisschen witzig fand, ist, dass sie doch dann irgendwann sagt, ich kämpfe für Liebe. Und da muss ich immer an Sailor Moon denken. So, für Liebe und Gerechtigkeit. Ja, Sailor Moon. Ich meine, in dem Sinn spricht sie ja wohl auch so ein bisschen weibliche, so klar, weiß von Mädchen, solche Tendenzen an, ich meine, die auch sozialisiert werden. Aber dass es ja auch schön ist, dass das vielleicht, auch wenn es vielleicht jetzt auf Papier klischeeartig tönt, dass dann doch ein Superheld, dass so dazu steht, so, ich kämpfe für eben Liebe. So, ja, ist super, ja. ist nicht im Film so, oh, okay. Also, dass das ja auch mal sein darf. Ja. Ich glaube, ich fand damals einfach, es ist lange her, dass ich Sailor Moon gesehen habe, aber es war irgendwie so, ich meine, Sailor Moon ist eine spannende Figur, weil Usagi heißt sie, glaube ich, im Bunny heißt sie, glaube ich, im Amerikanischen und im Deutschen, ist ja eine sehr ungeschickte Figur und so, aber die ist eigentlich so mächtig. Ja. Und irgendwie so diese mega positiv tiefe Einstellung, die diese Figur einfach hat und die quasi wirklich so, also ich weiß auch nicht, Sailor Moon glaubt man es einfach, dass ich glaube nicht daran, dass Liebe alles überkommt und die größte Kraft ist in unserer Welt, also irgendwie so, da bin ich ein bisschen. Aber Sailor Moon würde ich das glauben. Ja. Und Wonder Woman dann eben auch, oder? Und Wonder Woman muss ich jetzt schauen, weil da hatten wir es ja auch von. Der Film ist sehr brutal. Ah, das der kommt, ist, da können wir jetzt besprechen. Ja. Aber klar, eben, es ist nie ein verkehrtes, viel ein schöneres Motiv als Rache. Also, dass sie quasi auch nicht. Sie hätte ja jetzt Grund quasi. Also ich fände es ein bisschen übertrieben, weil sie kannte Steve jetzt echt nicht so lange. Sie könnte jetzt mega verbittert und oh, ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Mm. Und ihr seid also, und das ist es ja auch genau. Ares versucht sie ja gegen die Menschen einzunehmen. Ja. Aber quasi sie, und Liebe steht jetzt hier für eine positive Grundeinstellung, für eine lebenbejahende, menschenbejahende Einstellung. Und das ist ja eigentlich immer Sinn. Also es ist ja eigentlich immer ein sehr schöner Beweggrund. Mhm. Ja. Ah ja, über das. Ja, ich fand den Film sehr laut und brutal auch. Ja, besonders am Schluss war es sehr eine Explosion, so ein Kampf der Götter. Ja. Also da war der letzte Teil wird auch von vielen kritisiert. Ich selber war da auch wieder müde. Ja. Es war ermüdend. Ja, genau. Weil brutal ist vielleicht auch das falsche Wort. Es war einfach heftig. Und ich weiß noch, eben die Freundin, mit der ich war, die ist erst reingekommen als der Kampf am Strand stattfand. Und das war, glaube ich, schon ein bisschen heftig. Wir sind uns einiges gewöhnt, so, aber sie kam direkt rein, als dieser Kampf war, wo diese Soldaten kommen, auf die Amazonen schießen. Und die ersten paar Shots sind von Amazonen, die niedergeschossen werden. Und erst dann wird relativ schnell klar, dass die Amazonen viel die besseren Kämpferinnen sind und die Oberhand haben. Aber da dachte ich, ich habe es dann quasi wie durch die Augen gesehen, der Freundin, die gerade nicht diese Idylle und so gerade noch gesehen hat. Und es hat direkt so angefangen, quasi, dass ich auch dachte, ja, es ist schon, es war teilweise schon heftig. Aber also jetzt nicht unbedingt, es war nicht sehr blutig, aber es war teilweise sehr heftig, fand ich so. Also ich kann mir noch viele brutalere Filme vorstellen. Ja, ja, genau. Brutal ist das Falsche. Ich finde heftig, fand ich irgendwie so. Also da wollten sie wohl halt zeigen, dass die Amazon gegen die Waffen halt dann... Ja, klar. Das meine ich, ist ja interessant, dass da eine neue menschliche Entwicklung da auf einmal doch stärker ist als eine Halbgöttin oder so. Aber der Schluss war wirklich auch mit diesem... Also okay, dann eben die Thematik auch von diesem Giftgas. Hast du das auch noch irgendwie speziell unangenehm gefunden? Obwohl so die Effekte hat man, glaube ich, nicht so gesehen. Die hat man nicht so gesehen. Ja. Nein, es war einfach... das ist nichts mehr, was ich so richtig festmache, denn ich weiß nur noch, es war einfach laut. Ja, also besonders und auch im letzten Teil, oder? Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Und sie hat ja auch ihren Theme-Song, der kommt jetzt noch. Ja, der ist halt sehr brachial. Ja. Einerseits cool, macht zwar, wenn sie dann sagt, ich kämpfe für Liebe, dann kommt diese Musik, ist schon ein bisschen widersprüchlich. Da bin ich immer so, okay, sie ist jetzt halt beides, obwohl die Kriegerin, aber sie ist für Frieden. Ja. Das ist halt so einerseits ein Widerspruch, aber sie bekämpft ja die Leute, die halt gegen sind. Ja, sind wir mal gespannt, was das, also wie sie das jetzt weitermachen, weil es ist tatsächlich immer dieser Widerspruch, so ich setze mich ein für Liebe und Gerechtigkeit und ich meine auch Captain America, ein gutes Leben sowieso und ich bin so ein netter Typ und so und gleichzeitig ist es ja dann doch irgendwie die Waffen und Mittel, die sie einsetzen. Oh. Aber weil seine Hauptwaffe ist ja doch das Schild. Das ist ja immer doch bei Captain America, genau, das ist das Schild. Und er sagt ja dann einmal, er kämpft gegen Bullies. Also gegen Bullies. Bullies. Ja, gegen Leute, die andere. Ja. Nee, Captain America, den geht genau. Aber da ist bei Superman ja eher allgemeines Problem, dass sie ja doch wieder Gewalt brauchen, um Gewalt zu besiegen. Und wenn ihr Schwert ist ja am Anfang noch sehr präsent, aber das geht ja dann kaputt. Und dann ist sie wieder mehr auf eigentlich. Zuerst eher defensiv und dann hat sie aber auch diese Elektro-Kräfte, die sie von Zeus bekommen hat. Ja. Das fand ich auch, also apropos, eben ich fand jetzt den letzten Action-Teil auch nicht mehr so interessant. Der war dann eher eben, stirbt Steve wirklich und ich war tatsächlich so ein bisschen gespannt darauf, ob sie sich jetzt von dem Ares irgendwie noch beeindrucken lässt und irgendwie noch was macht, was sie dann mega bedreuen wird oder so. Mhm. Da war ich schon gespannt. Aber was ich eine schöne Kampfszene fand, war schon das, wo sie über das Feld rennt. Das ist einfach so cool. Also vielleicht darf ich da mal sagen, wie meine emotionalen Reaktionen waren. Nein, da bin ich sehr gespannt. Also meinst du No Man's Land? Ja, genau. Eben, also ich habe diesen Film... Sollen wir noch mal kurz... Ja? No Man's Land, das ist da kurz... Sie sind in dem Graben angekommen und Steve erklärt dir, das ist No Man's Land, da kann niemand durch, weil da wird man... Gehört niemandem, diese... Gehört niemandem und wird sofort erschossen, richtig? Ja. Okay. Genau, so diesen Zwischenbereich. Und sie sagt dann, ich kann das. Ja, so. Genau. Und dann geht sie los. Du kannst mir nicht sagen, was ich nicht kann. Genau. Und, so. Und da geht es erst... Fängt sie an, ihren Mantel so zu abzulegen, ja. Und sie hat ihr Schwert, ihren Schild, und dann läuft sie ja so hoch, sieht man auch im Trailer, und sie hat eben so als eben eine Halbgöttin und fängt dann halt in Slow Motion an und eben, dann eben diese Defensive, dass sie diese Kugeln einfach abwehrt, ja. Und einfach weiterläuft und dann auch mit der Musik und ich weiß viele anderen auch, weil viele haben das im Internet geschrieben, haben da, sind in Tränen ausgebrochen, ja. Weil das hat, war irgendwie so voll ein Empowerment-Feeling. So, jetzt haben wir eine Superheldin und jetzt macht sie hier etwas, wo all diese Männer nicht geschafft ja. haben oder ihr gesagt haben, da kann sie nicht hin. Und dann noch diese Bedeutung von No Man's Land, also Land, wie sagt man, kein Männer. Ja, No Niemands Man. Land wäre es Niemands eigentlich. Niemandsland, aber No Man's Land. Ja. Genau. Also in Manns ist Mann genau. Artet, also kein Mannland. Ja. I am No Man, gibt es ja auch bei ja. Herr der Ringe so einen Moment. Ja, ja, ja. Eowyn, wo sie sagt, I am No Man. Und genau, immer dieser Moment, wo immer eine Frau etwas macht, was die Männer immer sagen, das kann kein Mann machen. Genau. Und das war einfach, also Empowerment bringt es halt so schön auf den Punkt. Es war so ein Gefühl, wo man, also ich als weibliche Zuschauerin einfach so, wow, weibliche Superheldin. Ich meine, die hat es vorher auch schon gegeben, aber so in dieser Größe, in diesem, mit diesem Kontext, also eine weibliche Regisseurin, mit all den kleinen Mädchen, die auch diesen Film sehen, weil er ist ja doch irgendwie ab 12 oder ab 13. also können halt doch auch kleine Mädchen. Und es gibt ganz viele Berichte, wo Leute sagen, sie mit ihrer Tochter ist schon 5-mal den Film schauen gegangen. Oder ihre Tochter sagt sie jeden Tag, sie möchte ihn wiedersehen. Ja. Gibt so viele und Fotos und wie sie Cosplay und so. Und dann ist das alles im Kopf und dann sieht man diese Szene. Und ich hatte das auch an anderen Momenten. Als erster Moment, wo sie halt immer auf dieser Insel sind und man sieht sie auf dem Pferd. Ja, auch durch ein Feld reiten. Und da bin ich schon auch drin, weil ich einfach habe alle an die Mädchen gedacht, die jetzt das sehen. Weil das ist jetzt wirklich, ich meine, es gibt eben auch noch andere Geschichten, aber halt seltener, das ist immer. Ich sage nicht, dass das der erste Film ist. Ist egal, ja, aber genau. Auf jeden Fall. Aber das fand schön. Ich habe das so gespürt. Und eben da als kleines Mädchen mit der ganzen Insel, wo alles so tolle Frauen drauf sind, und dann eben dieser Moment, wo sie da eben durch die Kameraführung, durch die Musik, wie sie durch Slow Motion läuft. Nachher kommt ja dann so der Klassik, dann eben die Kampfszene, wo dann ihren tollen Film Song kommt, diese brachiale Elektro-Cello-Musik. Da war es dann wieder so, ja, okay, das, auch super toll, aber das doch so ein ruhiger Moment, wo sie durch dieses Feld läuft. Das war so ergreifend. Ergreifend, und berührend. Und das irgendwie, weil ich auch an alles andere gedacht habe, hat mich das immer so mitgenommen. Ja, das kann ich verstehen. Und dass sie dann auch immer eigentlich so eine untypische, zur Zeit untypische Superheldin ist, weil viele andere Superhelden sind ja immer so eher depressiv und pessimistisch, zynisch. Ja, das war genau auch mein Ding, dass ich dachte, es ist mal nicht so ein zynischer Film. Ja. Genau, und das ist eigentlich jetzt auch wieder erfrischend. Früher gab es dann noch eher mit den ersten Superman-Filmen oder so, aber heutzutage ist das dann unglaublich wieder eine neue Angehensweise, weil eben so The Dark Knight-Trilogie und auch Man of Steel, da haben viele gesagt, Superman müsste eigentlich wie Wonder Woman sein, weil er ist ja auch eigentlich ein Außenseiter, der sich dann durch die Menschen inspirieren lässt. Ja. Im letzten Superman-Film haben sie das aber total anders gemacht. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ja. Und deswegen wirkt jetzt dieser Wonder Woman noch besser. Genau. Und die Marvel-Filme sind, finde ich, sind zwar viel bunter und leichter, also von der Stimmung her, aber die Marvel-Helden und Heldinnen sind viel ironischere Figuren auch. Also hier hat man wirklich eine sehr heldinhafte Figur. Ja. Genau. Und ich denke dann eben an kleine Mädchen. Das war eben die, früher hat man Sailor Moon. Oder eben Ronja, die Räubertochter, das sind vielleicht eher im deutschsprachigen Bereich, aber das sind hier doch auf Blockbuster 100 Millionen Einspielergebnis, halt einfach all diese Aspekte, ich habe so, oh mein Gott, das ist wirklich so viel existiert und es gibt ganz viele kleine Mädchen, die jetzt mit diesem Film aufwachsen und eben wochenlang den jeden Tag schauen wollen. Und dann halt, wenn sie dann Teenager oder Erwachsene immer daran zurückdenken ja. können. Ich glaube, also ich finde es mega schön. Ich fand es einfach, mir ging es nicht ganz so stark so, aber ich fand es einfach so entspannend. Also diese Insel voller Frauen, die wirklich nicht komisch dargestellt wurden. Ich habe auch schon andere Filme gesehen, wo dann so, Fraueninsel oder sonst was. Mhm. Aber es war dann immer so sexualisiert mhm. und so komisch. Ja. Und hier war es halt auch echt, die waren einfach so cool, die Frauen. Und miteinander. Und irgendwie, ja. Und auch sonst, was wir vorhin ja auch gesagt haben, ist eben, das ist kein Film, der irgendwie jetzt plötzlich ganz wichtige Themen klärt und so, sondern es ist ein ganz normaler Actionfilm mit einer Frau, Nummer eins, und ein ganz normaler Actionfilm, der nicht sexistisch ist. Und das einfach, das ist eben nicht normal. Und man sitzt da drin und es ist einfach so entspannend und aufregend gleichzeitig, ja. dass man so einen Film schauen kann. Und genau. Genau, er ist eigentlich nicht offensichtlich feministisch. Nein. In dem Sinne eigentlich genau wirklich so. Nicht. Es ist einfach normal. Ja, und es ist einfach eben all diese typische Sexualisierung fehlt. Es gibt nur einen Moment, da sagt deine Charakter von, er ist halt frightened and aroused at the same time, wo in der Bar Leute zusammenstecken. Da kann man sagen, okay, das ist wieder so eine sexuelle Anspielung ja. und so weiter. Aber das ist wie Sexismus der Zeit. Ja. Also so, dass man, ja. Ja, also mich hat es jetzt nicht so gestört und war noch witzig. Ich habe das im Kino gesehen, neben so war eine Familie mit einem kleinen Junge, also ja. schon mal Tunnel, das ist auch ein Junge, Wonder Woman, und der hat dann gefragt, dass er aroused meint. Leider habe ich nicht gehört, was der Vater ihm zurückgeflüstert hat. Süß. Wie erklärst du das Ganze? Der Junge hat ein gutes Ohr. Ja. Das ist das Einzige. Am Großen und Ganzen eben ja. ist die Sexualisierung, die so typisch ist, wie der Sexismus, der so typisch und alltäglich ist, ja. war damals wirklich nicht so stark vorhanden. Und wo ich auch, ja. ich war so gerührt, als sie auf diesem Marktplatz in diesem französischen Dorf kämpfen und dann diese drei Männer diese Tür oder dieses Schild hochheben und sie den Absprung machen. Ja. Und zwar ist das ein Move, aus denen sie Steve von den Amazonen abgeschaltet hat. Ja, genau. Und das hat mich so, dass er quasi, das fand ich so schön. Also ich war da echt so, wow, sie übernehmen den Move von den Amazonen, die er gesehen hat, diese Frauen kämpfen sehen. Und ich meinte, auf dieser Insel, auf diesem Strand, wo sie dann diese drei Männer mit drei Pfeilen, und das ist so cool. Boah, das ist so gut gemacht. Und als ich kapiert habe, was sie jetzt gerade machen, und dass diese drei Männer quasi Diana hochheben, dass sie dafür sorgen, dass sie was machen kann. Sie helfen ihr hochzukommen. Diese Unterstützung. Und sie sind bereit, quasi diese unterstützende Leistung zu machen. Und das ist so, eben mit diesem ganzen Kontext, dass Frauen nach wie vor, und nicht nur Frauen, sondern so viele Minderheiten, nach wie vor für ihre grundlegenden Rechte kämpfen müssen und dafür, dass sie gehört werden und dafür, dass sie mitreden dürfen. Und in diesem Kontext ist so eine kleine Szene so bedeutend, dass drei Männer oder vier, ich weiß nicht, bereit sind, einer Frau to uplift, sie hochzuheben. Ja, uplift. Und sie, ihr zu helfen, sie zu unterstützen und zurückzutreten und sie machen zu lassen. Und genau, deswegen ist das so. Das sind dann diese Momente. Ja. Und ich sehe jetzt gerade Male Gaze, also das ist eigentlich das, was ich vor, dass der gefehlt hat. Also ich habe das Gefühl, es macht eben einen großen Unterschied aus, ob eine Frau das so dann... den Verdacht hat man, genau. Ja, klar kann man sagen, ja, es gibt sicher Männer, die hätten den Film auch so machen können, aber ich glaube, die Sensibilisierung ist halt natürlich stärker, wenn man selber Teil davon ist, wenn man als Frau dann so solche Frauencharakter inszeniert. Es ist diese Betroffenheit, wenn man selbst von so Sachen betroffen ist, dann sieht man so etwas einfach noch viel mehr. Ja, man weiß, worum es geht. Genau, man weiß, auf was man achten muss, oder was man, weil die hat ja dann höchstwahrscheinlich, die Kameraleute sind wohl dann doch viele wieder Männer, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Die ist ja nicht eine pure Frauengruppe, die jetzt diesen Film gemacht hat, aber sie ist die Regisseurin und hat dann die Entscheidungsmacht und kann dann halt eben vorgeben, wie die Kamera sich bewegen soll. Ja, es ist ganz klar, dass es ist nicht eine Person, die von Rassismus betroffen ist, muss nicht die beste Person sein, um über Rassismus zu sprechen, weil es gibt inhärenten Rassismus und sowieso. Aber wenn du Personen dabei hast, die von Rassismus betroffen sind, wenn du Personen dabei hast, die von Diskriminierung von Behinderten betroffen sind oder von Sexismus, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit so viel größer, dass die eine Sensibilität und einen Umgang und ein Wissen entwickelt haben, dass Leute, die privilegierter sind in der Hinsicht, nicht haben. Und das geht nicht darum, dass irgendwer besser, naja, klar. Also das ist einfach, die mussten mit sich, es ist einfach so, dass diese Themen dann mehr da sind und ein anderer Umgang damit stattfindet. Und das erlebt man ja ständig. Ich meine, auch Aziz Ansari jetzt mit Master of None dreht eine Serie, in der Leute gehört werden, die sonst nicht gehört werden. Und das kommt daher, dass der Mann weiß, was Rassismus und Diskriminierung sind. So, genau. Und ich denke, dass auf jeden Fall, auch eben wenn quasi es nicht ausschließt, dass ein männlicher Regisseur nicht auch ohne Male Gaze filmen kann, ist es trotzdem, wenn wir mehr weibliche und mehr Minderheiten Regisseurinnen und Regisseure haben, dass mehr solche Sachen nicht mehr gemacht werden. Das heißt nicht, dass es einfach immer eins zu eins nicht passiert, aber es wird diverser und es wird sensibler, weil diese Erfahrungen im Hintergrund stehen. Und genau. Und deswegen ist Wonder Woman ein sehr wunderbarer Film. Ja, genau. Und wir haben ihn beide sehr genossen und ich bin echt auch gespannt auf die nächsten. Ich hätte nichts dagegen, eben, wenn er ein bisschen weniger laut ist, aber es war super. Ja, und wir hoffen, dass Patty Jenkins, die Regisseurin, jetzt auch noch viele weitere Projekte hat. Ja, andere Projekte. Ja, ja, das wäre mega cool. Das ist auch noch interessant. Ihren letzten Spielfilm war Monster mit Charlize Theron von irgendwie 10 Jahren. Krass. Die hat in dieser Zeit hat sie halt TV-Projekte oder so gemacht. Aber Spielfilme hat sie da, obwohl das ein Film war, der auch für halt Charlize Theron hat den der Oscar gewonnen. Der war enorm erfolgreich, der Film. Ja, ja. Die hat keinen neuen Spielfilm danach gemacht, bis auf Wonder Woman jetzt. Bis 10 Jahre. Ja, und, das ist, so und das ist auch wieder typisch. Ein männlicher Regisseur kann halt, muss nur einen kleinen Indie-Film machen und nächstes Jahr macht er Star Wars. Weil da gibt es wirklich Beispiele. Ja, da gibt es einige Beispiele. Ja, und das ist sehr und extrem. Sie dürfen noch Filme machen, obwohl sie nicht erfolgreich war. Ja, das ist ja das ist so offensichtlich. Und da, eben Wonder Woman hat jetzt da zum Glück jetzt wieder immer ein positives Erfolgsergebnis. Und das, aber dass jetzt da nicht Leute meinen, okay, jetzt ist einmal passiert, jetzt ist gut, jetzt müssen wir nichts mehr machen, das soll dann aber auch nicht passieren. Aber das freut uns immer auch, dass die, eben da habe ich ja so darauf gehofft, wie der Film floppt, wie die Leute gehen, die nicht schauen. Aber jetzt ist eben auch, weil die Kritiken so toll sind, weil die Kinder so Freude dran haben, ist jetzt natürlich viel Bewegung ins Kino rein, zum Glück. Und auch nochmal zum Kontext, ne? Marvel-Filme. Also Marvel hat jetzt wie viele Superheldinnen-Filme schon draußen, jetzt von der neuen Franchise. Also nicht die alten, sondern... Ja. Sicher schon 16 oder... 16, ich habe gesagt 10. Okay, 16 Filme und bis, ist ja wurscht, zwischen 10 und 16 Filme. Ja. Und bis heute kein einziger Film mit einer Frau als Hauptfigur. Ja. Und das muss man sich mal geben. Wir sind in 2017. Marvel, ja, ein sehr diverses Comic-Universum. Kein einziger Film mit Frau als Hauptfigur. Das ist einfach so... What? Und deswegen ist dieser Film Wonder Woman auch einfach nochmal von DC. Ja, da haben sie jetzt besser hingekriegt, ja. Genau, die jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Filmvergangenheit haben in den letzten Jahren. Wow. Und da sieht man, es lohnt sich eben Frauen oder eben Regisseurinnen, Regisseuren von Minderheiten, die Minderheiten angehören, die können neuen Wind reinbringen. Ja. Die haben neue Leben, die haben andere Lebenserfahrungen, andere Sichten auf die Welt, die können Neues reinbringen. Und das ist dann viel spannender als immer wieder. Weil irgendwann sind die Leute auch einfach müde von in diesen klassischen heteronormativen Männergeschichten, wenn ich das mal so nennen darf. Und, weil sie auch keine Antworten mehr bieten auf Fragen, die da draußen auf jeden Fall sind. Und eben jetzt besonders diese neueren DC-Sachen eben von Zack Snyder sind eben auch wieder sehr macho, muskulös, brachial, konstruiert, der hat halt so diese, seine Ästhetik basiert so auf diesen, und das hat funktioniert irgendwie nicht so, wie man sieht, wie die Kritiken und auch Fans, es ist ja nicht so, dass diese Filme nur von irgendwelchen Arthouse-Kritiker so begeistert aufgenommen wurden. Ich erinnere mich an die Digital Drift-Folgen dazu. Das war immer traurig. Ja, wir haben in diesen Folgen, also sie hatten auch wen dabei, der sehr ergriffen war von dem einen Man of Steel oder Batman vs. Superman, und ich fand seine Erklärung auch ganz schön. Ich habe die Filme nicht gesehen, aber mir hat, als ich diese Folgen von Digital Drift angehört habe, mir hat so leid getan für diese Fans, die einfach diese Filme, ich hätte denen so was anderes gewünscht, quasi so. Und im Wonder Woman ist halt auch vorgekommen und alle haben gesagt, sie ist das Beste in diesem Film. Genau. Auch dass ihre Einführung noch in einem besseren Film gewesen wäre. Naja, gut. Aber das DC-Filmuniversum, das ist muss man ein ganz anderes mal, Thema. Muss man wir extra werden uns besprechen. Damit sich dann nicht auseinandersetzen. Ja. Wir freuen uns auf den nächsten Film von Patty Jenkins und auf Wonder Woman. Das war's jetzt erstmal zu Wonder Woman, gell? Genau, das war unsere Besprechung. Wir hören uns nächste Woche in alte Frische für ein nächstes Codewort Popkultur und sagen tschüss, wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay, es hat mich extra. Fertig.